Turbos, Deutsche, Schwarzköpfe, Red Light, Gangfights, Fäuste, Schlagstöcke, Drug Deals, Street Business 24-7, ey, trotz Weltwirtschaftskrise läuft die Geldzählmaschine, ey. Effektiv wie Ephedrin, lege die Nase, flex und zieh, der merkt, der die mit 600 Handynummer von Ghetto Bitches im Blackberry, der Benz Black wie das Batmobil. Starte den Motor, fahr los und kassiere die Kohle von Bitches im Red Light, verdicke das Flex an die Kennex, die Crack Rock Steel. Flex, Lutz, Rock'n'Roll, Flex, Lutz, Rock'n'Roll, McFit, Novo Line, Sun, Point, Guns und Co. Dass die Synapsen knallhart zerfickt, bis du zappelst wie ein Salzwasserfisch nach nem Halsaderschnitt. Gangster ticken in der Dunkelheit der regennassen Nebengassen. Guck, das strahlt wie funkelnd weiße Segeljachten. Übergabe nachts auf dem Parkhausdeck. Im Kofferraum 10 Kilo Coca, 27 Guns, ey, und das Warndreieck. Alle Rapper sind hässlich wie ein Pavian. Ich komm mit 60 Kilo Platinarmband, das besetzt ist wie Afghanistan. Mit schneeweißen Edelsteinen und funkelnden Rubinen. Ich bin back und Rapper gehen sich in Schutzbunkern verschwiegen. Ich komm mit Luxuslimousinen, weiß der Kuckuck mit wie vielen. Zieh ne Line auf der Haube, geh meine Brustmuskeln trainieren. Coca-Cola, der Boss. Adonis-Körper wie Profi-Surfer, Rapper haten, aber geben zu, mein Flow ist Mörder. Das ist Ghetto-Musik für Pimps in Bentley, Q7, Benz oder Trash-Limousinen. Ich stepp aus der Spilo, die Taschen voll Cash oder Flex und geh fresh zum Pressetermin. Also Bastard, was? Das Leben ist grau wie der Asphalt nachts in der Nachbarschaft. Doch ich ticke weiter, pack jetzt an die Kills, ficke deine Ghetto Bitches und gebe keinen Motherfuck. Ich komm wie Escobar, mit Säcken voll mit Coke, die größer sind als F zum A. Es ist der braun gebrannte G. Ey, land ich mal im Bau, brech ich aus, indem ich die Gitterstäbe auseinanderzieh.